Idee. Zugänge. Jetzt und hier besteht für einen kurzen Moment ein Slot in Zeit und Raum, um sich in dieser Welt einen Moment lang auf das eigene Gut zu besinnen. Haben wir uns erst einmal auf uns selbst zurückgezogen, werden wir auch eine Phase der Besinnung auf die kommenden 3 Stunden durchleben. Diese freiwillig gewählte Zeitspanne können wir gerade so überblicken, ohne dass das uns die eigene Kraft genommen hat. Mit Nachdruck gehen wir da auf uns ein und gestalten dieses Dasein in der Welt als Mensch so, wie wir das gewollt haben. Damit werden wir der Erwartung von uns an uns selbst gerecht sein. Was wir auch gewollt haben, es hat sich erübrigt, sobald wir etwas Besseres für uns erkannt haben, zumal wenn das leichter umzusetzen sein wird.